Sterbe, dem kann keiner entfliehen. Kein Gott wird uns da retten und auch keine Medizin. Der Verfall wird unaufhaltbar, in jedem Mund wird siegen. Über unsere Jugend und die Lehrer, die wir lieben. Beruhigender Gedanke, dass wir alle definitiv dahin scheiden. Das Ewige des Vergänglichen konfrontiert jeden mit dem Stillschweigen. Die Zeit vergeht immer schneller, wenn wir altern nach der Kindheit. Bis wir als Asche im Wind treiben, während Verbliebene um den Sinn streiten. Den Schritt geht jeder allein lang, mit sich im Aus- und Einklang. Egal ob reich, arm, jeder Stöpf wird Leichnam. Der Sensemann schleicht leicht an, da schützt auch kein scheiß Beichtplan. Keine Buße oder Beichtstand, Lebenszeit bleibt Treibsand. Wir werden alle sterben, dem kann keiner entfliehen. Kein Gott wird uns da retten und auch keine Medizin. Der Verfall wird unaufhaltbar, in jedem Mund wird siegen. Über unsere Jugend und die Lehrer, die wir lieben. Wir haben alle was gemeinsam, am Ende ist jeder von uns einsam. Du stirbst allein und nicht auf der großen Leinwand. Dein Leben spult sich rückwärts ab, es ist kein Kampf. Du fühlst dich gut, es ist befreiend wie ein Weinkrampf. Tod und Leben sind Liebende, die sich in jedem nur einmal begegnen. Deren Umarmung tut weltlichen Seelen den Weg ins große Nirvana ebnen. Tod und Leben sind Liebende, die sich in jedem nur einmal begegnen. Deren Umarmung tut weltlichen Seelen den Weg ins große Nirvana ebnen. Wir werden alle sterben, dem kann keiner entfliehen. Kein Gott wird uns da retten und auch keine Medizin. Der Verfall wird unaufhaltbar, in jedem Mund wird siegen. Über unsere Jugend und die Lehrer, die wir lieben. Die letzten Energiereserven, der globale Endspurt. Ihn interessiert jetzt nicht mehr, weshalb er dieser Mensch wurde. Er lebt den Moment, er lebt das Detail. Er akzeptiert die Tatsache des Todes, ist das erste Mal frei. Er wandelt seine Angst in kontrolliertes Adrenalin. Er schafft alles, er kapiert es, er hat nichts mehr zu verlieren. Manch einen vermögen wahre Worte zu deprimieren. Doch die Wahrheit holt am Ende jeden, ohne zu kaschieren. Wir werden alle sterben, dem kann keiner entfliehen. Kein Gott wird uns da retten und doch